So ging es ihr oft und viel, aber der geringste Gedanke, einen solchen Taler auch nur anzurühren, überzog sie mit Grauen, und sie zog es vor, in der bittersten Armut zu bleiben, als, wie sie sagte, vom Teufel sich reich machen zu lassen. Auch in der Zeit, da die Besitzungen schon angefangen hatten, kamen ihr Versuchungen der Art entgegen, und noch ehe ich von obigen wusste, hörte ich die Dämonen aus ihr sagen, »Dass das Mädle doch nichts annehmen will, wir haben's ihr doch immer so geschickt hingelegt.« Auch der oben erzählte Fund mit Geldstücken mag Bezug hierher gehabt haben. Als der Boden der Kammer aufgedeckt war, glaubte sie immer einen Kapfel zu sehen, aus welcher es mit lauter Talern schimmere, und sie sagte, sie meine, wir hätten nicht recht gesucht. Weil die Sage ging, es seien einmal 300 Taler von der früheren Hausbesitzerin irgendwo gestohlen worden, so konnte man die Möglichkeit, Geld zu finden, nicht ganz wegwerfen. Und wir sahen in ihrem Beisein noch einmal nach, auch mit der Hoffnung, jenem Spuk ein Ende zu machen. Aber statt Geld zu finden, fiel sie sogleich, als sie an den Ort hindeutete, in tiefe Ohnmacht, was deutlich zeigte, dass ein Satansbetrug dahinter steckte. Sie sollte, mussten wir später denken, dieses Geld heimlich finden und behalten, wenn der Zweck der Finsternis erreicht werden wollte. Denn Heimlichkeit und tiefste Verborgenheit war die Macht der Finsternis in diesem Gebiete. Im Verlaufe wurde noch öfter von solchem Betrug Satans, Seelen zu verderben, die Rede. Und die Art und Weise, wie eigentliche Schwarzkünstler nach den Äußerungen eines Dämons zu schließen, solches Geld sich verschaffen oder verschaffen wollten, ist zu schauerlich, als dass ich es nacherzählen möchte. Wiewohl ich mich auch scheue, Nebendinge, die nicht zum Verständnis meiner Geschichte wichtig sind, anzuführen. Das meiste überhörte ich in der Regel, weil ich nie ohne weiteres traute, und nur der in der Folge hervortretende Zusammenhang machte mir manches beachtenswert, dass es mir vorher nicht gewesen war. So verhielt es sich auch mit dem Umstande, der jetzt folgte. Nachdem offenbare Versuchungen zu abgöttischem Abfall von Gott bei der Gottliebe nicht fruchteten, zeigte sich die Schlange noch listiger. Es kam einmal, da es ihr und den ihrigen abermals an Lebensmitteln mangelte, beunruhigt und gedrückt in ihre Stube und sah auf dem Tische zu ihrem Erstaunen einen Ärmel von einem Mannshemde voll Mehl nebst einem Sechsbätzner, der oben darauf in einem Papier eingewickelt lag. Durch das frühere vorsichtig gemacht, wurde es ihr abermals unheimlich zumute. Wie kam das Mehl herein? Die Stube war verschlossen und vom Fenster aus konnte es nicht auf den Tisch gelegt werden. Dazu machte das sonderbare Behältnis das Geschenk verdächtig. Als sie nach dem Geld sah, so las sie auf dem Papiere die Worte: »Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid.« »Nun«, dachte sie, jedoch nur, weil sie gerne so dachte, denn ihr unheimliches Gefühl brachte sie damit nicht hinweg. »Das kann nichts Unrechtes sein, das brauchst du.« Sie behielt also Geld und Mehl und tat das nicht ohne Dank gegen Gott, wiewohl sie dem Geber trotz alles Nachfragens nicht entdecken konnte. Dennoch schrieb sie in der Folge diesem Mehl die meisten Verzauberungen zu, die an ihr hervortraten, wenigstens die Möglichkeit für noch weitere. Auch wurde es später wirklich von einem Dämon geäußert, dass es alles Teufelsbetrug gewesen sei und sie dieses Mehl nicht hätte verbrauchen sollen. Will man dieser in mannigfacher Hinsicht bedenklichen Sache Glauben schenken, so muss man eine Zulassung annehmen, welche höhere Zwecke im Auge hatte. Und wenn auch der Gebrauch scheinbar zunächst höchst schädlich war, so konnte er nicht zur eigentlichen Sünde gerechnet werden, also an und für sich auch nicht zum Verderben führen, weil der Sinn und Wille redlich blieb. Aber die Glaubensprobe war jetzt um einen bedeutenden Grad schwieriger geworden. Diese Vorgänge geben gewissermaßen den Schlüssel zur ganzen Geschichte. Es handelte sich vorerst um eine Seele, die dem Satan widerstand, obwohl sie sein Band bereits an sich fühlte. Sie fühlte sich nach der einen Seite, dem Satanischen, mit einer gewissen Gewalt festgehalten, und ihr Inneres suchte die andere Seite, das Göttliche. Jenem entwunden zu werden, musste sie Treue und Glauben beweisen. So entspann sich ein Kampf, der immer weiter und umfassender wurde, weil auch die Finsternis nicht nachgeben wollte und weil auch im satanischen Reiche ein Glied am anderen hängt und alles im engsten Zusammenhang miteinander steht. So konnte, so unscheinbar auch die Person war, welche Veranlassung dazu gab, doch allmählich die ganze Hölle aufgeregt, ja, der Kampf gar die Ursache werden, dass diese einen nicht geringen Stoß rücksichtlich ihrer geheimnisvollen Kräfte erlitt. Nachdem Gottlieben in den ersten Anfängen Treue und Glauben bewährt hatte, ging die Forderung der Treue und des Glaubens mehr auf mich über, welche darin bestand, die Angefochtene um keinen Preis eine Beute der Finsternis werden zu lassen, was nur damit möglich war, dass ich kein anderes Mittel versuchte als das Gebet, das an die unsichtbare göttliche Kraft sich hielt. Auf das Leben der Gottlieben war es von Seiten des Satans beständig abgesehen, und zwar einmal schon darum, weil das Geheimnis des satanischen Betrugs immer weiter offenbar wurde, wie es auch schien, als ob das die Dämonen vornehmlich empört habe. Sodann, weil die satanische Kraft der Zauberei, die auf dem geordneten Wege überwunden wurde, nach Wahrnehmungen, die sich mir später und besonders am Schlusse unwillkürlich und fast gewaltsam aufdrängten, Gefahr lief, für immer vernichtet zu werden. Also eine Entfernung der Person den finsteren Mächten, gewissermaßen um ihrer Selbsterhaltung willen, immer notwendiger schien. Was Letzteres betrifft, so war es mit den Händen zu greifen, dass jede verborgene Zauberkraft an der Person eigentlich sich erschöpfte. Um ihr wieder aufzuhelfen, wie wenigstens möglich schien, wenn sie gestorben, also der weitere Kampf unterdrückt worden wäre, wurden, man verzeihe mir den Ausdruck, immer wieder neue Batterien vorgerückt. Weil aber auch mir Mut und Kraft wuchs, mir selbst weitaus das größte Wunder, da ich es nur als eine für diesen Kampf mir unmittelbar gegebene Gnade Gottes ansehen kann, so wurden auch sie zu Schanden, und ein Bollwerk der Zauberei um das andere musste niedersinken, bis endlich der Hauptschlag am Schlusse erfolgte, da das Haupt aller satanischen Zauberkräfte aufzutreten schien. Ich gebe hier unerhörte Gedanken, aber der, der mir Schirm und Schild war und der mein Inneres kennt, weiß es, wie langsam und ungern ich sie fasste und wie schwer es mir, eben um dieser scheinbaren Bedeutung des Kampfes willen, die ich, wenn nicht das Ganze als ein fast sinnloses Rätsel erscheinen soll, unmöglich verschweigen kann, geworden ist, diese schriftliche Darstellung zu geben. Die Nachstellungen nach dem Leben der Gottlieben wurden fast mit jedem Tag schauerlicher. Wie schon jedes in sie eingeschmuggelte Zauberstück auf ihren Tod zielte, so wurde sie auch sehr oft zum Selbstmord versucht, jedoch in der Regel ohne ein Bewusstsein davon zu haben. Außerdem, was oben erzählt wurde, erhängte sie sich einmal im Walde vermittelst ihres Halstuches. Ohne zu wissen, was sie tat, trug sie Steine zusammen, um hoch genug zu hängen, und das Halstuch brachte sie künstlich am Baume an. Schon hing sie, aber das Halstuch zerriss und der heftige Sturz brachte sie wieder zur Besinnung. Am gleichen Abend, noch ehe ich etwas davon wusste, hörte ich aus ihr einen Dämon ausrufen, dass das Mädle nicht umzubringen ist. Sie hat sich erhängt und der Strick hat müssen reißen. Mehr als einmal kamen förmliche Blutstürze vor, bei welchen sie nicht nur dem Tode nahe, sondern bisweilen schon dem Tode verfallen schien. Auch bei den Erbrechungen verschwand oft auf mehrere Minuten Atem und Puls, und Todeszüge waren in ihrem Gesicht. Einmal, ich erzähle es lieber vollends, obwohl man hierein am schwersten sich finden wird, wollte sie, nur halb bei der Besinnung, eine Öffnung in die Haut des Vorderleibes machen, um einer Nadel den Weg zu bahnen. Sie stach sich mit dem Messer in den Leib, und es tat ihr eigentlich wohl, mit dem Messer im Leibe zu wühlen, bis der Magen durchstochen war, worauf dann alle Speise, die sie genoss, an der Magengegend wieder herauskam. Ihre Freundinnen bezeugten es, und der Arzt sah die Wunde noch zu einer Zeit, da ihr Anblick ihn von der Wahrheit des Erzählten überzeugen konnte. Die Wunde könnte zunächst nicht tödlich sein, weil es nicht ihre Tat war, also göttliche Bewahrung einschritt. Sie konnte es aber werden und musste es, wenn der Glaube nicht auch hierin die Allmacht Gottes ergriffen hätte. Einmal wurden alle Wunden, auch die letztgenannte, plötzlich wieder aufgerissen, und die Gefahr war aufs Äußerste gestiegen. Ich blieb beim Glauben, der mich nie zu Schanden machte. Als in größter Bestürzung ihre Freundin herbeieilte und meldete, dass jede Minute Verzug gefährlich sei, stürzte ich, ganz übernommen, in meinem Zimmer auf die Knie nieder und redete kühne Worte. Diesmal wollte ich, so stark wurde ich im Augenblick, dem Teufel nicht einmal die Ehre antun, hinzugehen, sondern ließ durch die Freundin sagen, sie solle sich aufmachen und zu mir kommen, sie könne es im Glauben. Es stand nicht lange an, so kam sie die Treppe herauf. Wie es aber mir dabei wurde, kann mir niemand nachfühlen. Übrigens bedurfte es auch hier, wie sonst, etlicher Tage zur völligen Heilung. Außerdem vielen, das noch anzuführen wäre, erwähne ich nur noch die Äußerung eines Dämons, der sich für einen vor 40 Jahren in Hamburg verstorbenen Arzt ausgab, auch seinen Namen nannte, er habe nicht weniger als 6 Maß Gift allmählich in sie hineingezaubert. Dies konnte erklären, dass alles Blut und alle Flüssigkeit, die sie erbrach, einen scharfen und höchstwidrigen Geruch hatte, den ich mit nichts Ähnlichem zu vergleichen weiß und der mir nur später bei einem besessenen Knaben, der sich für vergiftet hielt, wieder vorkam. In all diesen und ähnlichen Dingen siegte der Name Jesus. Oft nur die Anführung der in Markus Kapitel 16 enthaltenen Verheißung oder der Spruch in Philipper Kapitel 2.